Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. 16 Uhr am Mittwochnachmittag hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüßt euch Markus ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Ja, unsere Sendung heute wieder voll mit aktuellen Ereignissen der letzten Tagen und Wochen. Wir hatten ja einige Sondersendungen in den vergangenen Wochen zu speziellen Themen. Diesmal ist das anders. Wir waren wieder auf der Straße. Als erstes werdet ihr einen kleinen Kommentar hören, den ich gemacht habe zur Köpi-Räumung, beziehungsweise zur Räumung des Köpi-Wagenplatzes. Ich habe mich gar nicht so sehr mit der Räumung an sich beschäftigt, sondern mit dem Hintergrund, warum sie überhaupt geräumt wurde, und finde, dass das zumindest bedenkenswert ist. Dann wollen wir über ein Event berichten, der eigentlich schon über einen Monat her ist, aber leider weder an Dringlichkeit noch an Bedeutung deswegen verloren hätte. Der politische Gefangene Leonard Peltier aus den USA, ein indigener Aktivist, der seit 1976 in Haft sitzt, der hatte Geburtstag und einige Aktivistinnen und Aktivisten waren vor der US-Botschaft, um seine Freiheit zu fordern. Dort werdet ihr einen Redebeitrag hören. Wir haben dann Aufnahmen gemacht bei dem Besuch der zapatistischen Delegation, die hier in Berlin vor circa 2 Wochen war. Sehr interessante Beiträge, können wir natürlich nicht alle hier in der Sendung bringen, aber sehr inspirierend und auch beeindruckende Demonstration, die dort stattfand mit ungefähr 800 Menschen durch die Berliner Innenstadt, vorbei an Adressen deutscher Konzerne und Firmen, die alles Mögliche in Mexiko und Lateinamerika veranstalten, was sie hier nicht dürfen, unter anderem Fracking. Und nicht nur die Umwelt zerstören, sondern auch für Menschenrechtsverletzungen schwerer Art verantwortlich sind. Das alles wurde dort benannt und wir werden uns hier in der Sendung heute damit beschäftigen. Und dann, wenn ich es noch schaffe, am Ende wollen wir über Mumia Abu-Jamal berichten, den gefangenen Journalisten aus den USA. Dort tut sich einiges auf der juristischen Ebene. Ja, müssen wir mal gucken, wenn wir das nicht schaffen, machen wir das vielleicht in der nächsten Sendung umso ausführlicher, denn da passiert gerade einiges. Und bevor wir in die schweren Wortbeiträge einsteigen, hier ein wenig Radau-Musik, die habe ich für euch zusammengestellt und hoffe, es gefällt. Los geht's. We'll be right back. KK's Priest, die besingen hier Hellfire and Thunderbolts. Und wen das an Judas Priest erinnert, ja, das ist richtig, denn ungefähr die Hälfte der Musikerinnen in dieser Band hat bereits bei Judas Priest gespielt. Und das Album kam vor ein paar Wochen raus. Ich muss sagen, das ist so lustig. Da werden wir bestimmt noch einige Songs von hören in den nächsten Sendungen. Aber jetzt gehen wir nach Berlin-Mitte. Die Bewohnerinnen der des Köpi-Wagenplatzes haben auch Hellfire Thunderbolts wahrscheinlich verspürt, als sie geräumt wurde in der vergangenen Woche. Und ich habe da mal mich in einem kleinen Radiokommentar versucht und den hört ihr gleich. Schon radioaktiv Berlin, die nämlich dessen ist das. In der vergangenen Woche sahen wir wieder Tausende von Polizistinnen und Polizisten, die die Stadtteile Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain und Mitte besetzten und eine Zwangsräumung durchführten, und zwar vom Wagenplatz in der Köpi. Und das war für die Bewohnerinnen und Bewohner natürlich ein sehr schlimmer Tag. Viele haben ihre Existenz verloren. Manche konnten neue Räume finden, oder neuen Platz finden, aber für viele Leute war es ein sehr tragischer Einschnitt. Und dazu ist in den Medien ja einiges gesagt worden. Es gab ja auch eine wütende Protestdemonstration dagegen. Lustigerweise, das habe ich wirklich zum allerersten Mal erst gesehen, und ich mache das ja schon einige Jahre, hat die Polizei diesmal die Teilnehmerinzahl der Demonstration nach oben addiert. Sie haben, in den Medien war überall nach Polizeiangaben von 8000 Demonstrationsteilnehmerinnen zu hören. Ich denke, es waren nicht mal die Hälfte. Und ich habe das Gefühl, dass die Polizei versucht, ihren Kontrollverlust und ihre, ja, wie auch immer, Respekt, den sie vor dem Wut dieser Menschen hatte, klein zu reden, indem sie die Teilnehmerzahl aufbläst. Normalerweise korrigiert die Polizei Teilnehmerzahlen immer nach unten. Sie sagen mindestens ein Drittel bis die Hälfte weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, als Demonstrationen haben. In diesem Fall haben sie es verdoppelt. Eine Tatsache, die ich einfach mal bemerken möchte. Wir werden schauen, ob sowas in der Zukunft öfter vorkommt. Und was das soll, das weiß ich selber auch nicht, aber ich kann darüber nur spekulieren, wie ich es gerade getan habe. Ich möchte nochmal auf den Grund des Einsatzes zu sprechen kommen. Hier wurde ein Gelände geräumt für einen Investor, der, so hieß es einvernehmlich in den meisten Medien, einen Rechtstitel hat auf dieses Gelände und einen Räumungsantrag gestellt hat. Wer ist dieser Investor und was macht er so? Und da habe ich vor Ort einen Redebeitrag aufnehmen können, der dort abgespielt wurde von einer Aufnahme. Und das hören wir jetzt. Schon wieder räumt der Senat für einen mehr als dubiosen Investor. Siegfried Nehls, mehrfach vorbestraft wegen Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung, Missbrauch von Titeln und vor allem unbezahlten Handwerkerrechnungen. Dieser Investor hat in einem Interview gesagt, er wolle auf dem Gelände des Köpi-Wagenplatzes einen Yachthafen errichten. Er hat sich also entweder vor dem Kauf das Gelände nicht angesehen, oder aber er versucht, internationale Investoren zu prellen. Ja, Siegfried Nehls heißt der Investor, der den Räumungsantrag für dieses Gelände gestellt hat und weswegen Tausende von Polizistinnen und Polizisten sprangen und das taten, was sie gut können, nämlich andere Leute drangsalieren. Wir haben jetzt ja gehört, warum der Steuerzahler und Steuerzahler diesen Großeinsatz fahren muss. Dort ist ein Mann, der mit, sage ich mal, gelinde dubiosen Geschäftspraktiken zu sehr viel Reichtum gekommen ist, und Leute, die sehr viel Reichtum angehäuft haben, können scheinbar hier alles zum Tanzen bringen. We'll be right back. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Am 12. September versammelten sich Unterstützerinnen des politischen Gefangenen Leonard Peltier vor der amerikanischen Botschaft, der US-amerikanischen, am Pariser Platz nahe des Brandenburger Tors in Berlins Zentrum, und sie forderten die Freiheit von Leonard Peltier, der seit 1976 bereits in Haft sitzt für einen Mord, an den niemand glaubt, dass er ihn begangen hat. Das ist eine reine politische Rache und Willkür der US-Regierung und vor allen Dingen des FBIs, den indigenen Aktivisten so lange gefangen zu halten. Und wir hören im Folgenden zwei Ausschnitte aus Redebeiträgen, die dort gehalten wurden. Erstmal, warum Leonard Peltier unterstützt wird, bis hin auch, wer er ist. Solidarische Grüße aus Berlin. Wir stehen heute am 12. September vor der Berliner US-Botschaft, um Gerechtigkeit und Freiheit für Leonard Peltier zu fordern. Wir senden ihm solidarische Grüße sowie allen Menschen, die heute weltweit Aktionen veranstalten und mit ihm solidarisch sind. Heute wird der indigene Aktivist Leonard Peltier 77 Jahre alt. Mehr als die Hälfte seines Lebens hat er in Knästen der US-Regierung verbracht. Um genauer zu sein, lebt er schon 45 Jahre in Haft. Oder eigentlich sollte ich sagen, er überlebt seit 45 Jahren. In einem manipulierten Verfahren wurde er ohne Beweise abgeurteilt. An den angeblichen Mord zweier FBI-Beamten glauben nicht einmal seine ehemaligen Ankläger oder ein ehemaliger US-Justizminister. Peltier sitzt in Haft, weil er bis heute zu einer kämpfenden Community gehört, die versucht, mit und nicht gegen die Natur zu leben. Er ist dort Bedrohungen, Angriffen und den Bedingungen der Isolationshaft ausgesetzt. Doch seine Stimme kann auch dadurch nicht zum Schweigen gebracht werden. Leonard Peltier kämpft, wie vor seiner Verhaftung, als Mitglied des American Indian Movement, auch heute für die Achtung, Würde, Souveränität und Freiheit seines Volkes und damit aller Menschen. In der rassistischen Gesellschaftsordnung der USA wird bis jetzt keine Verantwortung für den Ethnozid an der indigenen Bevölkerung übernommen. Projekte wie die Black Snake Oil Pipeline machen deutlich, dass Menschenleben und Ökologie keine Bedeutung haben, wenn es um Rendite für Konzerne geht. 2016 haben Tausende in Standing Rock ein deutliches Zeichen gegen die staatliche Gewalt und die kapitalistische Zerstörungswut gesetzt und die Freilassung des lebensgefährlich erkrankten Aktivisten Leonard Peltier gefordert, der seit 1976 in Haft ist. Er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Er will sie nicht bis zum letzten Augenblick im Eisenhaus der Weißen verbringen. Daher müssen wir uns immer wieder in großer Zahl zusammenschließen, um diesen Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung auch hier zu unterstützen. Freiheit für Leonard Peltier! Put your hand up, get a fist and say free Leonard Peltier. Pigs, man, the FBI abhors. The tribal chairman, high goons, to incite the wars. At Pine Ridge and 7-3, their wickedness wounded me. Imagine what they directed toward aim at wounded knee. Feds Bureau of Intimidation lost two agents, but stunts with snipe flagrant with no investigation. The world's watching, I tell them to take caution. Distortion of facts got the POW exhausted. Broken hearted from cowards and traitors, the power of hate. Even Judge Haney now admits the mistake. Human rights organizations trying to right this wrong. For Peltier, the least I could do is write this song. It's been over 30 years of tears of frustration since the brother stood up with no fear for the nation. When truth turns to light, darkness to revelations. Watch a hero's homecoming, we'll cheer in celebration. The FBI stole almost thousands of pages of documents in this case, claiming in many instances that disclosure would compromise the national security. In the absence of such disclosure, no further efforts in a new trial are possible. And Leonard Peltier is not alone in his imprisonment for his political activity. We've heard about some of the other people today. I got a free Peltier town. I'm my left arm for every time that left our people in senseless puddle the blood death's hard on these unfree followers that have to swallow or don't see the relationship to swallow them birds fly free inside of me your book prison writing really affected me protected me from my own mental prison sentimental journey of a beautiful soul arisen I see you in vision much longer than long division I cry for you and upon the wrong decisions one day you will walk through these walls in the physical know the love of men and visit you but we need you to visit too when you do the sky will still be blue we'll still be going through what we're still going through I love you and I wanted to say aloud that I pray that you get out today or any day now FBI operations were directed towards the destruction of the humans for support to the urban and reservation communities containing the survivors of America's wars against its indigenous population in the last 400 or more years. Particular emphasis was directed by the FBI towards descendants of the Lakota who stopped the campaign of slaughter by General Armstrong Custer and the 7th Cavalry, who now reside on the Pine Ridge Indian Reservation and some of the surrounding reservations. FBI operations against AIM began with surveillance of peaceful demonstrations for people calling for the enforcement of treaty rights, for human rights, for equal opportunities for jobs and housing and medical care, and for justice in America's courts. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir berichten über eine Kundgebung, die vor einem Monat circa am 12. September am Pariser Platz von der amerikanischen Botschaft stattfand, der US-amerikanischen. Es ging um den seit 1976 inhaftierten Leonard Peltier, ein politischer Gefangener. Und viele Leute sagen ja, es geht nicht um Einzelfälle, es geht ums große Ganze, das stimmt. Aber Gerechtigkeit und Menschenrechte sind immer auch konkrete Fälle und immer auch konkrete Einzelfälle. Und wir denken, dass es nach wie vor wichtig ist, auch immer den Einzelfall zu erwähnen und zu sagen, dass diese Leute freigelassen gehören, natürlich wie viele andere auch oder wie alle letztendlich, denn Knäste sind etwas, was die bürgerliche Klasse, die Herrschenden und Besitzenden sich für die Arme ausgedacht haben und Befreiung kann nur durch die Abschaffung von Gefängnissen und natürlich vielen anderen Sachen ermöglicht werden. Nevertheless wollen wir jetzt weiter über Leonard Peltier reden. Sein Fall hat es vor kurzem bis ins EU-Parlament geschafft. Das ist merkwürdig, denn die EU ist ja noch nicht gerade ein Garant für Menschenrechte. Eher das Gegenteil, wenn wir uns ihre Abschottungspolitik gerade im Mittelmeer anschauen. Aber hört selbst, da gibt es Entwicklung. Der Präsident der EU setzt sich für Leonard Peltier ein. David Sassoli, Präsident des Europäischen Parlaments, das 450 Millionen EU-BürgerInnen repräsentiert, wendet sich an den US-Präsident Joe Biden und bittet diesen um Freiheit für den indigenen Aktivisten und politischen Langzeitgefangenen Leonard Peltier. Auf der Webseite von der Leonard Peltier Unterstützergruppe findet ihr dazu mehr Informationen. Zum Hintergrund. Diesem Schritt Sassolis ging eine Initiative italienischer WissenschaftlerInnen, MenschenrechtlerInnen und PolitikerInnen voraus, die sich an ihre Abgeordneten im Europaparlament wendeten. Es gibt eine Postkartenkampagne, an der sich mittlerweile 11 Gruppen und Personen aus 11 Staaten beteiligen, die auch einen weiteren Anschubfaktor darstellen. Diese Postkarten könnt ihr hier bekommen, falls ihr an den Präsidenten schreiben möchtet. Noch viel wichtiger ist allerdings, euch einen Zettel mit der Adresse von Leonard Peltier mitzunehmen und Post an ihn persönlich zu schreiben. Adressen und Informationen zu anderen Gefangenen findet ihr ebenfalls hier an unserem Infotisch. Danke euch. Den Gesang, den ihr gerade hört, ist übrigens die AIM-Hymne, die American Indian Movement-Hymne aus den 70er Jahren. Und Leonard Peltier war Aktivist des American Indian Movement. Und das ist einer der Gründe, warum er bis heute inhaftiert wird. Ähnlich wie die Black Panthers hatte das American Indian Movement sich vorgenommen, rassistische Polizeigewalt und viele andere Übel, die die Communities of Color in den USA plagen, nicht länger hinzunehmen und aktiv dafür zu sorgen, dass das aufhört. Und das ist auch der Grund, warum Leonard Peltier bis heute festgehalten wird. Wer weitere Informationen über Leonard Peltier und die laufenden Bemühungen zu seiner Freiheit haben will, wer Kontakt haben will, wer mitmachen will, kann im deutschsprachigen Internet eine Seite aufrufen, die heißt einfach leonardpeltier.de. Peltier wird P-E-L-T-I-E-R geschrieben. Leonard Peltier. Und da findet ihr alles, was ihr wissen müsst, um selbst aktiv zu werden. In der zweiten Oktoberwoche besucht eine Delegation aus Mexiko Berlin, unter ihnen auch Zapatistinnen und Zapatisten aus Chiapas. Ziel ihrer dieser indigenen Reisegruppe, die durch halb Europa gerade reist, ist es, sich zu vernetzen, sich auszutauschen im Kampf gegen den Kolonialismus und Neoimperialismus, der gerade von Europa wieder stark ausgehend die Lebensbedingungen der Indigenen in Lateinamerika unmöglich macht. Wir werden im Folgenden einige Ausschnitte hören von Berichten, wie deutsche Firmen zum Beispiel aus Berlins Mitte alle angesiedelt, die hier große Umweltsauereien nicht tun dürfen, das drüben in Mexiko machen und damit wirklich die Leute umbringen. Nicht nur ihre Lebensgrundlagen berauben, sondern die Leute umbringen. Und das völlig unter dem Radar der Öffentlichkeit. Es waren ca. 50 Aktivistinnen aus Mexiko angereist. Sie kamen in Berlins Mitte auf einem Boot an. Und dann gab es eine Demonstration durch die Innenstadt. Das Ganze fand am 9. Oktober statt. Und dann wurde die Deutsche Bank, aber auch verschiedene andere Firmen besucht und auf ihre Rolle aufmerksam gemacht. Wir können leider nicht alles spielen, was dort gesagt wurde, denn die Demo war sehr, sehr lang. Es wurde sehr viel dort geredet und informiert. Aber wir werden heute einige Ausschnitte bringen und ich denke, ihr kriegt eine Idee, was da los ist und natürlich, wo ihr euch weiter informieren könnt. Fangen wir also gleich damit an. Compañeros, nos alegramos de que todos estemos unidos hoy en la calle en nuestra lucha por la vida. Damos la bienvenida. Hallo alle zusammen! Schön, dass wir alle gemeinsam im Kampf für das Leben heute hier auf der Straße sind. Die Freundinnen und Genossinnen aus Mexiko sowie alle anderen von überall her heißen wir willkommen in der Höhle des Löwen, im an Profitgier erkrankten Herz der kapitalistischen Tötungsmaschinerien hier in Berlin-Mitte. Liebe Compañeras, Compañeros y Compañeroas, heute bekommt ihr von uns eine Stadtführung der anderen Art. Ihr seid gekommen, um das Europa von unten und links kennenzulernen. Um euch ein bisschen Kontrastprogramm auf eurer Reise zu bieten, werden wir euch heute das genaue Gegenteil zeigen. Ein europäisches Zentrum von oben und rechts. Wir werden die Gebäude besuchen, in denen die Drahtzieher vom globalen Krisen sitzen. Wir werden vorbeilaufen an den Schutzräumen von Menschen, die vom Ökozid und der weltweiten Ausbeutung profitieren. Falls sie noch in ihren Büros sitzen, denn es ist ein Freitagabend und arbeiten tun die eigentlich wenig. Diejenigen, die gerade noch ein paar Steuern hinterziehen oder dreckige Deals einfädeln, können wir anschreien und unsere Wut über ihre schlechte Leistung und miese Arbeit auf die Straße bringen. Wir machen ihnen klar, dass wir der Widerstand sind und dass wir genug von ihnen haben. Wir werden den Kapitalismus nicht länger hinnehmen. Wir haben keinen Bock mehr auf die schlechten Regierungen. Und eure Parteien und der undemokratische Parlamentarismus repräsentieren uns nicht. Wir werden in Selbstverwaltung viel besser leben. Wir wollen endlich Autonomie. Und dafür wollen wir kämpfen, so wie unsere FreundInnen aus Mexiko, die seit geraumer Zeit die Organisierung ihrer Gesellschaft selbst schaffen. Das bedeutet allen Menschen zuzuhören. Das bedeutet auch, die Bedürfnisse aller einzubeziehen. Und zwar auch die der Umwelt und die der Natur. Vor fast 30 Jahren standen sie auf und holten sich ihre Würde zurück, indem sie dem Kapitalismus den Kampf ansagten und sich der Unterdrückung entzogen. Sie sagten damals, und das ist auch unsere Botschaft heute, ja basta, es reicht! Bueno, ahora invitamos a los compañeros y compañeras del CNI, Ángel, Juan y Nisa, que van a compartirnos unas palabras. Bien. Nochmal daran erinnern, dass es sich hier um ein Unternehmen handelt, ein deutsches Unternehmen, was Fracking betreibt. Wir haben schon viel in unseren darüber gesprochen, dass Europa sich dazu tendiert, diese Aufgaben immer zu exportieren. In Deutschland ist es immer so, dass nichts gemacht werden darf, um die Umwelt zu verschmutzen. Aber im Ausland, da geht das. Hier werden wir gleich Esteban Servat hören. Er kämpft gegen Fracking in Vaca Muerta in Argentinien und wird uns gleich erzählen, was passiert. What I just said is that we are passing by one of the world's largest climate criminals, which happens to be the one that you never heard of, probably. We just passed by the building where Wintersal has their office. Wintersal is Germany's largest oil and gas company and the largest independent oil and gas company of Europe that most people, including in the climate movement, have never heard of. This company is invisible. It's not casual that it's invisible. It's putting billions of euros in lobbying. It's putting billions of euros into the political parties and financing the campaigns of the governments, so they never talk about it. But this is where the climate crisis really is, in the colonialism of Europe sending their multinationals to destroy the global south, in this case to frack Argentina. I come from Vaca Muerta, where the Mapuche people, the indigenous people of Argentina, whose territory is around the same size as Vaca Muerta, they are being killed, they're being displaced. Children are dying of leukemia at a rate that is 3 times higher than the national average where the fracking wells are placed. And guess who is fracking us? It's all the European companies that cannot do fracking at home. Shell from the Netherlands, BP from England, Wintersal from Germany, Equinor from Norway, owned by the Norwegian state that claims to be a climate champion. BP from England, I already said, and many more, Total from France. These companies are doing abroad the things they are banned from doing at home, and in the process, they are a major part of the climate crisis. Vaca Muerta alone is a climate bomb that has been shown that it will consume 15% of the entire global carbon budget. 15% of the entire global carbon budget. Vaca Muerta is the size of Belgium, and German companies are fracking it. And fracking is a leading cause of methane emissions, proven scientifically. Fracking has been shown to be responsible for more than half of all of the increased methane emissions globally over the past decade. And guess who is leading the fracking expansion and gas expansion everywhere? Your companies from Germany. So what Paris Agreement are you talking about? What climate laws are you talking about? This is all bullshit. This is a fraud. So today, here, let them hear the Global South on the streets. Let them feel the pressure from the Global South creeping up to them. We need to put pressure to these multinational criminals internationally, multinationally. This is a global threat. And we will only defeat it united internationally with coordinated strategies. So we need to come together and find ways where we can bring Wintersal, Shell, and all the other criminals down, because the governments will never do that. The governments are owned by them. The governments work for them. The governments are just secretaries that are making public the programs that are made by them. By the carbon capture and storage fraud, just new ways to keep extracting up to the last drop of oil and gas from the confines of the earth, destroying the indigenous peoples and everyone else's future. So let's not stop and let's keep coming together to bring them down. Europa, Europa, tus multinacionales están asesinando a las líderes sociales. Europa, Europa, tus multinacionales están asesinando a las líderes sociales. Europa, Europa, tus multinacionales están asesinando a las líderes sociales. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir berichten von einem Besuch indigener Reisegruppe hier in Berlin unter Beteiligung von Zapatistinnen und Zapatisten aus Chiapas. Und wir haben gerade gehört von der Firma Wintersaal, die in Lateinamerika, genauer in Argentinien, durch Fracking alles zerstört und schlimme Dinge tut, von denen hier keiner redet. Eines der größten Energieunternehmen dieses Landes, Wintersaal, sitzt ganz in der Nähe von unter den Linden in seinem Hauptsitz. Und ca. 800 Menschen beteiligten sich an der Demonstration, die wirklich sehr laut und sehr stimmungsvoll war. Es wurde viel skandiert, wie ihr hören konntet, es wurde aber auch getanzt, es wurden unheimlich viele Reden gehalten in allen Sprachen, hauptsächlich Spanisch, Englisch und Deutsch. Es wurde sich Mühe gegeben, viel zu übersetzen, gerade eben die Rede aus Argentinien habe ich leider nicht auf Deutsch irgendwo hören können, deswegen habe ich euch die englische Version gespielt, weil ich denke, dass Englisch hier für die Hörerinnen und Hörer noch etwas leichter zugänglich ist als vielleicht Spanisch. Wer die spanische Version haben will, kann gerne Radioaktiv Berlin anschreiben. Ich schicke das gerne zu und per E-Mail als Anhang oder als Upload oder wie auch immer. Und dann könnt ihr euch das auch in Castellano bzw. argentinischem Spanisch anhören. Die Demo zog dann weiter und wir kamen auch bei der Deutschen Bank vorbei. Vamos. Compañeras y compañeros, le damos la bienvenida a los zapatistas. Hoy estamos aquí para celebrar el inicio del fin del capitalismo. El inicio del fin de un sistema civilizatorio patriarcal que lleva más de 5.000 años oprimiendo los cuerpos de las personas en todo el planeta Tierra. Hoy celebramos el fin de la larga noche. Avanza. Vamos a avanzar, compañeros. Liebe Genossinnen und Genossen, willkommen, willkommen auch und speziell an die zapatistische Delegation. Wir sind heute hier, um zu feiern, um den Anfang des Endes des Kapitalismus zu feiern. Den Anfang des Endes eines kapitalistischen Systems, das jetzt schon über 5000 Jahre anhält und unterschiedliche Körper unterdrückt. Ihr merkt sehr optimistische Töne dort unter den Linden in Berlin. Leider habe ich die deutsche Version des Redebeitrags über die Deutsche Bank und ihr Engagement in Mexiko, was indigene Gemeinden extrem angreift, genauso wie das der Deutschen Bahn, die mit einem sogenannten Zug dort oder einer Zugstrecke Gebiet der Indigenen zerstört und unbrauchbar macht und Dinge tut, die kein Mensch lokal will. Habe ich leider nicht auf Deutsch, also ich kann sie euch nicht vorspielen, aber ich empfehle, sucht mal im Internet nach Social Media oder Webseiten des Bloque Latinoamericano Berlin, also des lateinamerikanischen Blocks in Berlin. Da sind viele der Dinge auch angesprochen, verlinkt und dokumentiert. Da werdet ihr sicherlich mehr zu finden. Gegen den Faschismus! Gegen den Faschismus! Okay. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamien, Caguayshafe Zapatista, Calamien Congreso Nacional Indígena. Ein Gruß an alle, die heute hier versammelt sind. An alle, die auf diesem Marsch, dieser Demonstration des Lebens sind. Einen speziellen Gruß an die Zapatistas und den Nationalen Indigenen Kongress. Danke für Ihren Kampf, danke für Ihre Präsenz auf unserer Erde. Danke für Ihren Kampf. Hoy tomo la palabra como mujer mapuche que vive y lucha también por estas tierras. Ich bin heute hier als eine Frau der Mapuche. Auch ich kämpfe auf dieser Erde. Ich komme aus Mayapu, was jetzt in Argentinien und Chile liegt. Vorher gab es keine Grenzen. Jetzt sind wir geteilt in Argentinien und Chile. Jetzt brauchen wir Pässe, und wir werden kontrolliert, wenn wir die anderen besuchen wollen. Nuestros abuelos y abuelas contaron las historias a nuestros padres de cómo fue que llegaron primero los españoles, después los chilenos y colonos alemanes. Nuestros padres no las contaron a nosotros. Esa historia de cómo mataron y de cómo nos robaron las tierras, esa historia la tenemos en la memoria y por eso estamos luchando como pueblo mapuche para recuperar los territorios usurpados, porque sabemos que sin territorio no tendremos autonomía. Todos los pueblos indígenas del mundo tenemos esa historia de dolor y despojo, esa historia que comenzó un 12 de octubre del año 1492 y que continúa hasta hoy. Solo que hoy en día son otros los invasores. Hoy en día son las empresas, muchas de ellas europeas, que vienen ahora a nuestros territorios a traernos desarrollo, dicen ellos. Pero nosotros hemos visto que no es así. Esas empresas tienen nombre. Está la empresa alemana Wintershall en Neuquén, Argentina. Está la Deutsche Bahn, la empresa de trenes alemanas que quieren construir el tren Maya en México. Está la empresa noruega Statkraft, que quiere construir represas en territorio mapuche. Están las plantaciones forestales de pinos y eucaliptos en muchos territorios indígenas, en Paraguay, Uruguay, Brasil y en tantas comunidades, y también en las comunidades mapuche en Chile, de donde yo vengo. Esta nueva invasión en nombre del desarrollo nos está dejando contaminación, nos está dejando sin agua y están envenenando a la madre tierra. Hay leyes que dicen que respetan nuestros derechos indígenas. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, esta Organización Internacional del Trabajo que tiene sus oficinas aquí mismito. Este convenio dice que los pueblos deben ser consultados, deben preguntarnos si queremos que lleguen con sus proyectos, pero eso no siempre se hace. Y si se hace, se nos engaña y se divide a las comunidades. O sea, que ellos hacen estas leyes y no las respetan. De eso sabemos, que las empresas no respetan las leyes ni nuestros derechos. Tampoco los gobiernos. Muchos gobiernos se hacen cómplices de la represión y encarcelan y matan a nuestros hermanos y hermanas que están luchando. Pero los pueblos indígenas seguimos resistiendo, seguimos ahí defendiendo y luchando para recuperar los territorios usurpados y para parar la destrucción de este sistema capitalista, racista y patriarcal. Así como lucharon antes nuestros abuelos y abuelas, así estamos luchando nosotros también hoy en esta tierra. Aquí vivimos algunos indígenas, no muchos, pero estamos en esta ciudad Berlín. Vinimos acá porque ya la tierra no alcanza, pero estamos luchando desde este lugar y estamos conectados a nuestros pueblos. Estamos denunciando la destrucción que están haciendo. Esa destrucción no se ve aquí, pero nosotros sabemos lo que están haciendo. Aquí nos juntamos con otros, otras y otras migrantes, y también nos juntamos con gente de aquí para luchar juntos. No siempre es fácil, tenemos a veces problemas, porque aún quedan muchas malas costumbres que hay que cambiar, pero sabemos que lo que dicen ustedes es cierto, solos y solas no podemos. Solo lo podremos hacer uniéndonos. Y eso es lo que quiero decir, que nos juntemos cada vez más y que luchemos contra el poder de estas empresas y gobiernos, como dicen ustedes, cada uno, cada una desde su lugar y su propio ritmo y tiempo. Me despido hoy para reencontrarme mañana con mis compañeras y compañeros de lucha, en la calle, en la casa, en la montaña y en ese sueño de tener un mundo mejor y un buen vivir para todas, todos y todoas. Mari Chihueo, Ramona vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Gracias, compañero. ¡Mari Chihueo! ¡Mari Chihueo! ¡Mari Chihueo! ¡Mari Chihueo! ¡Zapata vive! ¡Ramona vive! ¡Ramona vive, vive! ¡Ramona vive, vive! Las cabezas de la hidra capitalista están más cerca de lo que pensamos, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, que nos hemos reunido a protestar, a decir ya basta. Aquí, a nuestro costado, está el Banco Alemán, está el Deutsche Bank, el sistema financiero que extrae recursos de la naturaleza y de nuestra fuerza de trabajo para una acumulación indefinida de riqueza que se queda en pocas manos, riqueza que no vemos, riqueza que nos sustentan, riqueza que nos humilla. Por eso vamos a protestar, por eso estamos aquí para decir ¡abajo el capitalismo! ¡Abajo la explotación! ¡Abajo el sistema colonial! ¡Abajo el patriarcado! ¡Vamos a luchar! Estamos al frente del Deutsche Bank y vamos a tener un discurso de nuestro compañero Julio Linares de Voces de Guatemala y el Bloque Latinoamericano. Anticapitalista, anticapitalista, anticapitalista, anticapitalista. Okay, ihr merkt schon, mit den deutschen Übersetzungen komme ich hier heute wirklich nicht hinterher. Unüberhörbar aber die Wut über das, was in diesem Land passiert, was für den Konsum, der uns hier alle beschäftigt hält, irgendwie aufgebracht wird und was die Lebensgrundlagen von Menschen in Lateinamerika zerstört. Wir kennen ähnliche Geschichten aus Afrika, auch wenn wir die hier im Radio gar nicht so oft hören, auf diesem Radio vielleicht schon eher, aber in den meisten anderen Radiostationen nicht und natürlich auch aus Asien und Osteuropa. So, ich würde vorschlagen, wer sich da genauer informieren möchte, geht mal auf den Blog Blocke Latinoamericano.org, weil da sind viele der hier in der Sendung nur auf Spanisch angeschnittenen Themen natürlich auch auf Deutsch zu hören. Blocke Latinoamericano.org. Well, Eine Abwandlung eines alten Rockklassikers hier von Public Enemy, von ihrem Album von 2015. Es heißt Honky Tonk Rules und es geht um die Verbrechen und den Irrsinn der White Supremacy und den notwendigen Widerstand für das Überleben der Menschheit dagegen. Wir haben hier die Sendung Radioaktiv Berlin. Sie läuft in den freien Radios in Berlin und Brandenburg, in Potsdam auf der 88,4. Nein, das stimmt gar nicht. In Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7 und auch den angrenzenden Gemeinden könnt ihr die freien Radios Berlin und Brandenburg hören. Und natürlich gibt es auch eine Webseite für die freien Radios Berlin und Brandenburg und die ist ganz einfach zu merken. Die heißt fr-bb.org. Mensch, heute habe ich es irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, Abkürzung. Nochmal fr-bb.org. Ich hatte es in der Anfangsmoderation schon erwähnt. Ich wollte aktuelle Informationen über den gefangenen amerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal geben. Er ist ja häufig hier in der Sendung selbst zu hören und auch der Kampf um seine Freiheit, der ja schon jetzt leider knapp 40 Jahre andauert. Noch nicht ganz so lang wie bei Leonard Peltier, aber in einer ähnlichen Dimension. Und da gibt es Neuigkeiten. Und zwar sowohl juristische auf zwei Ebenen als auch politische. Und ich werde das heute mal kurz anreißen und versuchen, dass ich vielleicht für die nächste Sendung jemanden von der Free Mumia-Kampagne hier in Deutschland für ein Interview gewinnen kann. Denn das ist ein Thema, was wir immer sehr genau genommen haben und was uns letztendlich auch die Arbeit von Mumia Abu-Jamal inspiriert hat, Radioaktiv Berlin überhaupt ins Leben zu rufen. Denn wir fanden, dass Radio ja mehr sein könnte als der Dudelfunk, den wir normalerweise hören. Und wir wissen auch inzwischen, dass wir zum Glück viele andere auch schon inspirieren konnten, denn Sendungen wie diese gibt es inzwischen einige auch im Berlin-Brandenburger Raum. Und kommen wir zurück zu Mumia Abu-Jamal, politischer Gefangener seit 1981. Er ist ursprünglich als Journalist sehr aktiv gewesen gegen Polizeigewalt, Rassismus und viele große Bauskandale zum Beispiel hat er thematisiert, die sich auf das Leben von armen Menschen in seiner Heimatstadt Philadelphia ausgewirkt haben. Er ist selbst zur Zielscheibe der Polizei geworden durch diese Arbeit als Journalist und 1981 niedergeschossen worden und beschuldigt worden, einen Cop, nämlich der, der ihn niedergeschossen hat, später erschossen zu haben, was eine völlig wahnsinnige Geschichte ist. Ich will jetzt gar nicht auf die Details eingehen, denn sie stimmen einfach nicht. Nichts von dem, was in seinem Verfahren 1982 gegen ihn vorgebracht wurde, entspricht in irgendeiner Form den Tatsachen. Aber darum geht es hier auch gar nicht. Ähnlich wie bei Leonard Pelt, hier sitzt Mumia Abu-Jamal für das Verbrechen rassistische Polizeigewalt überlebt und sich aktiv dagegen gewehrt zu haben. Dafür sitzt er in Haft und das Schicksal teilt er mit nicht wenigen anderen politischen Gefangenen in den USA, aber auch vielen anderen Menschen, die ja in diesem sogenannten Land der Freien irgendwie die Gefängnisse bevölkern und die Fließbänder der Gefängnisindustrie betreiben, der Sklaverei unter anderem Namen. Mumia Abu-Jamal versucht seit ungefähr 12 Jahren ein neues Verfahren zu bekommen. Und im Augenblick hat er die groteske Situation, dass sein Verfahren ständig zwischen der lokalen Ebene in Pennsylvania und dem höchsten Gericht im Bundesstaat Pennsylvania hin und her geschoben wird. Begründung ist folgende: Als er seine ersten Anträge auf ein neues Verfahren stellte, da saß er noch im Todestrakt. Todestraktgefangene müssen sich immer an die oder können sich immer an die höchste Instanz des Landes Pennsylvania wenden. Das hat er getan. So, jetzt ist die Todesstrafe gegen ihn kassiert worden vom obersten Gerichtshof der USA, weil sie halt nicht rechtskräftig zustande kam. Und er ist aber nicht freigelassen worden, hat auch nicht automatisch ein neues Verfahren gekriegt. Er muss jetzt darum kämpfen. Er sitzt jetzt halt nicht mehr im Todestrakt, sondern in einem Strafvollzug niederer Sicherheitsstufe. Also muss er sich an lokale Gerichte wenden. Die lokalen Gerichte sagen, die haben seinen Fall sich jetzt 2 Jahre lang angeguckt, die sagen, theoretisch bist du bei uns hier richtig, aber praktisch wurde dein Fall ja schon zigmal an höheren Instanzen behandelt. Und wenn du bei uns einen Antrag hättest stellen wollen, dann hättest du das vor 20, 30 Jahren machen müssen und eben nicht jetzt. Du bist mit deinen Fristen zu spät. Mumia Abu-Jamals Verteidigung antwortet, vor 20, 30 Jahren konnten wir uns hier nicht melden, denn Mumia Abu-Jamal saß im Todestrakt. Wir mussten uns an die höheren Ebenen wenden. Aber jetzt ist er eben nicht mehr im Todestrakt, also seid ihr für ihn zuständig. Sagt das Gericht, Ja, kann schon sein, aber da wer auch immer hier gewinnt, ja sowieso die nächsthöhere Instanz anruft, sagen wir, wir schicken das gleich zur höheren Instanz, denn die wird sich sowieso mit dem Fall beschäftigen müssen. Also ging vor ungefähr einem Jahr oder einem knappen Jahr das Verfahren an das höchste Gericht in Pennsylvania und die haben jetzt entschieden, im September auch, naja, also das ist formal nicht richtig, wir sind dafür gar nicht zuständig, auch wenn wir vielleicht früher uns mit diesem Fall hier beschäftigt haben und auch für viele der Gerichtsskandale gegen ihn zuständig sind, aber wir würden da gar nicht so gerne drüber reden und wir verweisen das zurück ans Niedergericht. Punkt. 2,5 Jahre heiße Luft um nichts. Wir wissen nicht, wie das weitergeht, aber es hat Mumia Abu-Jamal, der ja auch schon sehr alt ist und an vielen Krankheiten leidet, unter anderem auch schwer an Covid-19, also an Corona erkrankt war, wieder 2,5 Jahre seines Lebens gekostet, sich diesen Blödsinn der Behörden anzuschauen, die den Fall hin und her schieben wie eine heiße Kartoffel, weil alle Angst haben, sich daran zu verbrennen. Nicht ganz zu Unrecht, denn nicht erst seit dem langen Bericht von Amnesty International ist klar, dass sein Verfahren ein politisches Verfahren war, dass dort aus politischen Gründen rechts gebeugt und gebrochen wurde, dass dort mit Falschaussagen gearbeitet wurde und viele der Leute, die daran damals beteiligt waren, der Staatsanwalt, aber auch viele andere Beamte sind immer noch leben immer noch, natürlich genau wie Mumia Abu-Jamal und im Falle einer Freilassung von Mumia Abu-Jamal würden die Fragen stellen, wer hat denn das eigentlich zu verantworten? Und diese Leute sollen anscheinend von der Justiz geschützt werden, das ist jedenfalls der Eindruck, der sich Unterstützerin von Abu-Jamal aufdrängt und deswegen wird dieses Verfahren versucht, bis auf irgendwann zu verschleppen. Sie hoffen, dass Mumia Abu-Jamal im Gefängnis sterben wird. Er war, wie gesagt, sehr, sehr krank in den letzten Jahren. Er hatte auch eine Herzinsuffizienz, die Anfang dieses Jahres bei ihm festgestellt wurde, im Februar, März. Er ist operiert worden. Und das ist vielleicht die gute Nachricht. Es geht ihm im Augenblick, jedenfalls nach eigener Aussage, hat einen Beitrag auf prisonradio.org zu dem Thema veröffentlicht, es geht ihm laut eigener Aussage derzeit gesundheitlich so gut wie schon lange nicht mehr. Wir konnten ihn vergangene Woche auf einer Veranstaltung hören in New York, wo er geredet hat zu einem sehr wichtigen Auseinandersetzung über sexistische oder sexualisierte Gewalt, die sich dort in New York in der politischen Szene zugetragen hat und wie das eben nicht nur Bewegung zerstört, sondern ein Spiegelbild der Gesellschaft ist und das im Kampf um Befreiung, wenn er denn ernst gemeint ist, auf jeden Fall überwunden werden muss. Und was mir neben dem Inhalt seiner Rede auffiel, war, er hört sich sehr gesund und sehr kräftig an, wie ich ihn seit Jahren nicht mehr gehört habe. Und das ist zumindest die positive Nachricht. Ansonsten gibt es hier Verfahrensverschleppung und wie das genau funktioniert und was die Bewegung dagegen zu tun gedenkt. Da werde ich versuchen, für die nächste Sendung ein Interview vorzubereiten mit jemandem aus der Frimomia-Bewegung. Es gibt ja eine Menge Leute, oder eine Menge nicht, aber einige hier in Deutschland, die sich sehr intensiv damit beschäftigen. Und wir hören dazu bestimmt bald mehr. Außerdem möchte ich anmerken, dass der 40. Haftjahres, das muss man sich mal überlegen, 40 Jahre Haft, für politische Repression von Mumia Abu-Jamal ansteht und zwar am 9. Dezember. Das ist noch eine Weile hin, aber ich will es hier schon mal sagen, weil ich weiß, dass auch hier in Berlin eine Lesung organisiert wird oder eine Infoveranstaltung. Ich habe jetzt gerade eben kurz vor der Sendung gehört, dass die aufgrund der Corona-Pandemie gar nicht in Präsenz stattfinden wird, weil der Buchladen Schwarze Risse dafür einfach zu klein wäre. Da könnten dann nur sehr wenige Leute rein, sondern im Internet gestreamt wird. Mumia-hörbuch.de ist die Webseite hier in Berlin der Mumia-Solidarität. Da werdet ihr dann in naher Zukunft bestimmt alle Details finden. Außerdem wird es bestimmt in Berlin auch Flyer und Plakate zu dem Thema geben. Also merkt es euch vielleicht schon mal vor, am 9. Dezember, da geht es um Mumia Abu-Jamal. Gelesen werden übrigens Texte aus 4 Jahrzehnten seiner Knast- oder Gefängnis-Essays, wo er sich mit der US-Gesellschaft und auch Bewegungsdynamiken auseinandersetzt. Durchaus sehr interessant, sowas auch mal aus der Distanz zu sehen. Das Buch wird in Deutsch erscheinen im nächsten Jahr und zwar in der Edition Kettenbruch. Das ist ein kleiner Verlag aus Süddeutschland, die sich mit Gefängnistexten auseinandersetzen oder auch Autorinnen und Autoren, die aus der Gefangenschaft schreiben. Edition Kettenbruch, die werden Mumias Buch irgendwann, im ersten Drittel des kommenden Jahres herausbringen. Und vorab werden am 9. Dezember in verschiedenen Städten in Deutschland Texte aus diesem Buch gelesen. Ich weiß von Veranstaltungsplanungen in Ulm, in Heidelberg, Kann sein, dass auch noch weitere dazukommen. Auf jeden Fall in Berlin wird das auch stattfinden. Und der Buchladen Schwarze Risse präsentiert das. Und da der Buchladen einfach unter Corona-Bedingungen viel zu klein ist und kein Mensch weiß, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, wurde entschieden, das Ganze gleich online zu machen. Das spart Frustration auf den Wegen und natürlich auch ist in der Veranstaltung leichter durchführbar. Schaut euch also die Webseite schwarzerisse.de oder mumia-hörbuch.de an. Irgendwann im November werden da die Informationen zum Livestream stehen und am 9. Dezember wird er dann stattfinden. Okay, das war unser Update zum gefangenen Journalisten Mumia Abu Jamal für heute. Ein wenig Musik. Hi. P-Show, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Show. So sieht's aus und ich verabschiede mich, denn hier kommt gleich die Sendung Jugendkultur aus Berlin und ich. Ich selbst verabschiede mich und sage euch, wenn ihr diese Sendung nochmal hören wollt oder auf Freundinnen und Freunde und Bekannten, die schicken wollt, könnt ihr auf unserem Blog gucken. Da wird in einigen Stunden der Podcast zu sehen sein, radioaktivberlin.nostate.net. Und das letzte Wort hat der gefangene Journalist Mumia. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.